Kundgabe 692. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.11.1938. Notwendigkeit des Vermittelns. Gottes Wort. Reinste Wahrheit. Des Himmels höchste Seligkeit wird euch zuteil, die ihr dem Herrn dienet. Denn die unzähligen Gefahren, die der Seele im Erdenleben drohen, sollen von den Menschen recht erkannt werden. Und deshalb muss ihnen das Wort Gottes zugehen in dieser Form, um den Glauben wieder von Neuem erstehen zu lassen und die Gedanken der Menschen wieder hinzulenken zu Jesus Christus, den göttlichen Erlöser. Denn es ist eine Welt des Scheins geworden. Niemand erkennt mehr so recht die Bestimmung seines Erdendaseins. Alles wendet sich der Materie zu und verringert somit die Kraft des Geistigen. Und doch steht ihnen so viel Hilfe zur Verfügung, die sie nur zu ergreifen brauchen. Es vermittelt ihnen der Herr unentwegt sein Wort. Er will die Menschheit unterweisen von seinem Willen und ihrer Aufgabe. Denn es geht um unendlich Großes. Es geht um die Ewigkeit. Es kann der Herr nur zu den Menschen reden durch Menschenmund. Will er freie, sich selbst bestimmende Wesen zu Kindern Gottes bilden. Denn alle sonstigen Mahnungen von oben werden auch nicht mehr beachtet, sondern hingenommen als immer wieder auftretende Ereignisse. Und es wird daher so auffällig der Herr eingreifen müssen, wenn seiner Mahnungen und seiner Worte nicht geachtet wird. In jeden einzelnen bedrückender Not erst wird es ihnen erkenntlich werden und wird auch dann noch der Begriff Naturgewalt viele vom rechten Denken fernhalten, denn ihre Verblendung ist schon zu weit vorgeschritten und so kann Hilfe nur dann jenen gewährt werden, die sich vollgläubig wenden an den Schöpfer des Himmels und der Erde, die ihr Leben ihm empfehlen und um seine Gnade bitten. Sie nur werden errettet werden aus aller Not. Auf dass die Zahl dieser sich vermehre, sendet der Herr zuvor seine Diener aus, die Kunde geben sollen von dem zu Erwartenden. Diese können der Menschen Denken noch ändern, so sie das Wort Gottes predigen, das der Herr wohlweislich mit seiner Kraft segnet, so dass alle, die es vernehmen und gläubig annehmen, fühlbar dieser Kraft inne werden. Nur durch dieses den Menschen übermittelte Wort Gottes kann ihnen noch das Heil gebracht werden. Und es ist unerlässlich für die Menschheit, um diese einem rechten Denken zuzuführen. Wer im Namen des Herrn seinem Nächsten die Liebe tut, ihm das Wort Gottes zu predigen, ist nur Ausführender des göttlichen Willens. Es soll das Wort Gottes unter der Menschheit neu erstehen und kann in der Jetztzeit nur in der Weise gelehrt werden, dass es dem Glaubenswilligen annehmbar erscheint. Denn es sträubt sich der Mensch zu sehr gegen alles Unwahrscheinliche. Er soll aber auch nicht zur Annahme des Glaubens gezwungen werden, sondern sein freier Wille soll entscheiden und annehmen oder ablehnen. Was den Dienern auf Erden zugeht und von ihnen vollgläubig entgegengenommen wird, ist die reinste, lichteste Wahrheit aus den Himmeln. Es ist der Ausdruck der göttlichen Liebe zu den Menschen. Es ist die unverbildetste Lehre Christi, die er selbst den Menschen auf Erden gelehrt hat und die ewig die gleiche bleibt. So ihr Menschen diese empfanget, steht ihr im Segen. Und so ihr diese auch den Mitmenschen vermittelt, wird euer Lohn dereinst wahrlich ein hoher sein. Die Liebe zu den Mitmenschen soll eure Triebkraft sein und Worte, in Liebe gegeben, werden auch ihren Eindruck nicht verfehlen. Sie werden wieder Liebe erwecken und Gott als den weisesten, liebevollsten Vater erkennen lassen, den das Erdenkind lieben muss über alles. Wo das Wort Gottes Eingang gefunden hat, dort wird auch der Friede des Herzens einkehren. Es wird das Sehnen nach der Welt zurücktreten. Es wird aller Glanz und Schein dieser verblassen. Und es wird der Mensch nur begehren, Gottes Wort zu hören und sich daraus Stärkung und Trost, inneren Frieden und Glück zu holen. Denn das Wort Gottes ersetzt tausendfach die Freuden der Welt, so es in voller Gläubigkeit entgegengenommen wird. Wer im Dienst Gottes steht, ist dazu berufen, für das Wort Gottes einzutreten und als Ausgesandter des Herrn Kunde zu geben von seinem Willen. Die Aufgabe dieser Diener ist eine so gewaltige und umfangreiche, weil sie von größter Notwendigkeit ist für die Menschen, die in tiefster Nacht auf Erden wandeln und den Ernst der Jetztzeit nicht erfassen. Und darum sollen diese Diener auch mit aller Kraft ausgerüstet sein, um ihre Worte wirksam zu unterstützen im Namen des Herrn. Denn ein in vollem Glauben stehender Mensch, der sichtbar über außergewöhnliche Kraft verfügt, wird am ehesten auch unter den Menschen den Glauben festigen können an ein göttliches Wesen, dem alles im Weltall untersteht. Und hat der Mensch erst diese Erkenntnis, dann wird er auch willens sein, das göttliche Wort entgegenzunehmen und sich bemühen, den daraus erkennbaren Willen des Herrn zu befolgen. Wer aber auch solche Beweise göttlicher Liebe und Sorge um die Menschen ablehnt, der wird in arge Not geraten, so der Herr die Naturelemente bestimmen wird, den Menschen von seinem Vorhandensein Kunde zu geben. Dann wird die Stimme des Herrn allen vernehmbar tönen und Angst und Schrecken auslösen bei den Ungläubigen, denen die letzte Gnadenfrist damit gewährt ist. Amen.